16. Kapitel. Die Tragödie von Meierling, Kronprinz Rudolf in den Händen der Freimaurer. Auch jenes dunkle, geheimnisvolle Ereignis, das seinerzeit in ganz Österreich und weit darüber hinaus ungeheures Aufsehen erregt hat, gehört in den Kreis dieser Betrachtungen. Am 30. Januar 1889 wurde Kronprinz Rudolf in seinem Jagdschlösschen Meierling bei Badentrut aufgefunden, mit ihm zugleich seine Geliebte, die junge bildhübsche Baronesse Marie Vezera. Allem Anschein nach lag eine Liebestragödie vor. Allein sowohl die tieferen Beweggründe als auch die näheren Umstände blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt, zumal sich die österreichischen Behörden die größte Mühe gaben, den Tatbestand zu verschleiern. Bis heute schwankt die öffentliche Meinung, ob Doppelselbstmord oder Mord und Selbstmord vorliegt. Ja, manche behaupten auch jetzt noch, das ursprüngliche Gerücht beruhe auf Wahrheit, wonach der Kronprinz im Walde ermordet und dann erst ins Schloss gebracht worden sei. Um klar zu sehen, ist es zunächst nötig, sich eine Reihe bestimmter Tatsachen, die nicht bestritten werden können, vor Augen zu halten. Der Kronprinz war, wie allgemein bekannt, nicht glücklich verheiratet. Seine Gemahlin, Prinzessin Stephanie von Belgien, geboren am 21. Mai 1864, war für ihn nicht die richtige Frau. Unzählige Liebesverhältnisse Rudolfs begleiteten diese Ehe und Marie Vezera war nur eine von den vielen. Sie selbst suchte Rudolfs Bekanntschaft und als ihr dies geglückt war, warf sie sich ihm an den Hals. Nebenbei bemerkt, war sie nicht mehr unberührt, von einer Verführung durch den Kronprinzen kann daher keine Rede sein. Dass sie den Kronprinzen ermordet haben sollte, ist ausgeschlossen. Es stünde mit ihrem ganzen Wesen in Widerspruch. Sie war kokett aus Instinkt, unbewusst unmoralisch in ihren Neigungen, fast Orientalin in ihrer Sinnlichkeit und dabei so süß und lieblich, dass sie jeder gern haben musste. Sie war zur Liebe geboren. So beschreibt sie ihre Freundin Gräfin Marie Larisch, geborene Freiin von Wallersee, die Nichte und Hofdame der Kaiserin Elisabeth. Möglich ist, dass beide im gegenseitigen Einverständnis Selbstmord verübt haben. Wahrscheinlicher jedoch, dass der Kronprinz auf ihren Wunsch zunächst sie und dann sich selbst getötet hat. Nun stehen wir aber wieder vor derselben Frage. Welcher vernünftige Grund lag für die beiden vor, gemeinsam in den Tod zu gehen? Etwa die Furcht vor einem Skandal? Der war ja längst da. Das Verhältnis des Kronprinzen mit der Baronesse Vezera war stadtbekannt und ganz Wien sprach von dem peinlichen Vorfall, der sich kurz vor dem traurigen Ende im Ballsaal der deutschen Botschaft zugetragen hatte. Marie Vezera hatte dort der Kronprinzessin den Gruß verweigert und beide Frauen standen sich einige Augenblicke wie zwei sprungbereite Tiger gegenüber. Marie Vezera stampfte schließlich ein-, zweimal mit dem Fuße auf und warf den Kopf mit einer Bewegung tiefster Verachtung zurück, bis sie von ihrer entsetzten Mutter aus dem Saale hinausgezogen wurde. Die Furcht vor einem Skandal kann also unmöglich die beiden in den Tod getrieben haben. Aber vielleicht die Beschämung darüber? Der Vorfall war gewiss nicht alltäglich, aber am Wiener Hofe war man an stärkeren Tabak gewöhnt. Über derlei Entgleisungen pflegte man sich nicht allzu sehr aufzuregen und Scham und Reue gehörten nicht zu Rudolfs hervorstechendsten Eigenschaften. Ein Wiener Blatt tischte nun, nach 30 Jahren, seinen gläubigen Lesern neuerdings das alte Märchen auf, Kronprinz Rudolf und Marie Vezera seien Geschwister gewesen. Der Kaiser selbst habe dem Kronprinzen dieses niederschmetternde Geständnis abgelegt, um ihm die Unmöglichkeit einer Ehe mit Marie klarzumachen. Richtig ist an diesem unsinnigen Gerüchte, das anscheinend nur zu dem Zwecke erfunden wurde, um die Wahrheit zu verschleiern, bloß das eine, dass bezüglich Maries Vater verschiedener Klatsch im Umlauf war, aber dieser gesellschaftliche Klatsch richtete sich nie gegen den Kaiser oder einen der Erzherzoge. Bei Rudolfs sehr freien Anschauungen ist es auch im höchsten Grade unglaubwürdig, dass ihn eine Mitteilung wie die von der Blutsverwandtschaft mit Marie völlig niedergeschmettert und in Wahnsinn und Tod getrieben hätte. Lag Selbstmord vor, so muss also der Beweggrund anderswo zu suchen und die Liebestragödie nur eine Begleiterscheinung gewesen sein. Nun sprechen allerdings verschiedene Umstände für einen Mord, der an dem Kronprinzen begangen worden sei. Dabei bleibt aber die Frage der Täterschaft völlig in Dunkel gehüllt. Man weiß, dass sich damals im Jagdschloss von Meierlinck eine größere Gesellschaft befand, darunter der Prinz Philipp von Coburg, Graf Hoyos und mehrere andere. Gerüchtweise verlautete, der Kronprinz sei durch die Hand eines Onkels von Marie Vezera gefallen, der die Schande seiner Nichte rächen wollte. Die alte Baronin Vezera war eine geborene Baltazzi und gegen einen ihrer vier Brüder, Alexander, Hektor, Aristides und Heinrich Baltazzi, richtete sich der Verdacht. Dagegen lässt sich nun einwenden, dass es den Baltazzis gerade darum zu tun war, jeden öffentlichen Skandal zu vermeiden. Auch ist zu bedenken, dass die alte Baronin Vezera eine sehr bequeme Mutter war, die alles wusste und beide Augen zudrückte. Sie hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn ihre Tochter Marie die Rolle einer Pompadour oder Dübary gespielt hätte. Auch war sie nicht grundsätzlich gegen eine Liaison mit dem Kronprinzen. Ihr einziger Kummer war, dass heutzutage Liebschaften mit Fürstlichkeiten so geheim gehalten werden müssen. Dazu kommt, dass ihre Vermögensverhältnisse nicht die besten waren. Sie zehrte vom Kapital und hielt nur mit Mühe den Schein großen Reichtums aufrecht. So betraute sie dann ihre Freundin, die Gräfin Marie Larisch, mit der heiklen Aufgabe, die Angelegenheit ihrer Tochter Marie mit dem Kronprinzen zu verhandeln. Rudolf sollte wissen, dass sie, die Mutter Vezera, in den Flirt eingeweiht sei. Dann werde er sich ihr gegenüber viel freier fühlen. Gräfin Larisch war nun allerdings für diese Vermittlerrolle wie geschaffen. Als Tochter des Herzogs Ludwig von Bayern aus seiner morganatischen Ehe mit der Schauspielerin Henriette Mendel, die den Titel einer Baronin Wallersee erhalten hatte, war sie die Nichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich und somit die Cousine des Kronprinzen Rudolf. Und Gräfin Larisch wies diese Vermittlerrolle, die ihr ausgezeichnet lag, nicht zurück. Unter solchen Umständen und bei derartigen Anschauungen der Mutter Vezera kann ihren Brüdern, dem Baltazzi, eine Mordabsicht noch schwerlich zugetraut werden. Der Baronesse Marie aber erst recht nicht. Sie schwärmte für Rudolf, sie liebte ihn leidenschaftlich, ja, sie war sogar bereit, mit ihm in den Tod zu gehen.